Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Fröhlich, für diese schöne Einführung. Nach der Vesper eben fällt es ein bisschen schwer, den Bogen zu unserem Thema zu schlagen. Aber wahrscheinlich versteht man Gott erst, wenn man den Menschen richtig kennengelernt hat. Und dazu haben wir jetzt reichlich Gelegenheit. Der Titel, die Legitimation des Bösen, ist mit einem Fragezeichen versehen. Ich möchte im Folgenden versuchen, das Fragezeichen in einen Punkt oder vielleicht sogar in ein Ausrufezeichen zu verwandeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heutzutage vom Bösen zu sprechen, erscheint etwas anstößig. Es ist eine solch absolute Kategorie, eine solch eindeutige Wertung, die sich in Zeiten, die sich ganz dem Individualismus, Pluralismus und auch Relativismus verschrieben hat, nicht mehr so recht am Platz zu sein scheint. Jeder hat doch seine Kriterien, nach denen er die Dinge bewertet. Will sich jemand anmaßen, eine für alle verbindliche Kategorisierung vorzunehmen und etwas umstandslos als böse zu bezeichnen? Der Begriff hat keine Konjunktur. Und das mag noch mit zwei weiteren Phänomenen zusammenhängen, außerdem des verbreiteten Relativismus. Erstens gerät man mit dem Begriff des Bösen sehr schnell in theologisches Fahrwasser. Und dass die Religion heute noch die von den meisten geteilte Lebens- und Glaubensgrundlage bildet, kann man keineswegs voraussetzen. Zweitens haben sozialpsychologische Ansätze dazu beigetragen, das Böse sozusagen wegzuerklären. Wer sich etwas Schlimmes hat zu Schulden kommen lassen, wurde durch ungünstige Lebensumstände dazu gebracht oder er handelte in einer Notlage bzw. im Affekt, was ihn dann auch als entlastend gilt. Ihn böse zu nennen, ihm also ein ihm innewohnendes, selbstverantwortetes und charakterprägendes moralisches Defizit zuzuerkennen, würden die meisten Menschen sich scheuen. Bemerkenswerterweise gibt es eine Ausnahme. Bei Hitler zögert kaum jemand, in ihm die Inkarnation des Bösen zu sehen. Glaubte man heute noch an den Teufel, würde man ihn in einer Gestalt wie Hitler vermuten. In ihm verdichtet sich sozusagen alles, was man sich an widerwärtigem, skrupellosem und verabscheuungswürdigem vorstellen kann. Ein kleines, zugegebenermaßen eher komisches Indiz für diese Sonderstellung Hitlers ist die konstante Weigerung der Rechtschreibkorrektur meines Computers, mir die richtige Schreibweise zu geben, wenn ich mich beim Namen Hitler wieder einmal vertippt habe, was ich dauernd tue. Aus allen meinen Fehlern lernt das Programm. Hier will es nicht lernen und bietet mir Holter oder Hilger als Alternativschreibweisen an. Jemand muss es so programmiert haben, jenen Mann zum Unaussprechlichen zu machen. Ich möchte jetzt nicht über die Entlastungsfunktion reden, die darin liegen mag, das Böse von sich selbst und den anderen fernzuhalten, indem man es in einem Stellvertreter konzentriert. Das wäre auch ein interessantes Thema, aber es ist nicht das des heutigen Abends. Vielmehr möchte ich mich im Folgenden der Frage widmen, was einen Menschen wie Hitler bewogen haben mag, sich zu all dem Bösen, das ganz zweifellos aus seinem Denken und Tun entsprang, legitimiert zu fühlen. Gemäß seinem Selbstverständnis, Sie sagten es bereits, war er ja keineswegs ein Verbrecher, sondern jemand, der um einer höheren Sache willen das Harte und Unabdingbare auf sich nehmen muss. Er folgte einer Mission und sah sich in einem großen, vielleicht kosmischen Zusammenhang, aus dem er seine Rechtfertigung bezog. Das Recht, auf das er sich stützte, hatte nichts mit dem überkommenen Recht zu tun. Es lag ihm vielmehr voraus. Dieser Spur möchte ich jetzt nachgehen, und zwar in folgenden Schritten. Das ist also jetzt die Struktur. Zunächst möchte ich etwas über jenen ominösen Quellentext sagen, aus dem ich die folgenden Ausführungen beziehe, nämlich jenes allseits so verachtete Buch Mein Kampf. Als zweiter Schritt ist eine allgemeine Charakterisierung der Struktur ideologischen Denkens vorgesehen, um Hitlers Weltanschauung in einen größeren Rahmen einordnen zu können. Danach, Schritt 3, soll diese Weltanschauung selbst zur Darstellung gelangen. In einem vierten Schritt erfolgt die Rückkehr zu einer antiken Sicht des Rechts, von der her sich Hitlers Legitimationsverständnis meines Erachtens besonders gut erhellen lässt. Und abschließend sollen die bis dahin entwickelten Gedanken noch einmal zusammengefasst und ein Resümee gezogen werden. Mein erstes Kapitel, das Buch Mein Kampf. Wohl kaum ein Buch der Weltgeschichte ist so häufig geschmäht und so selten gelesen worden wie Hitlers Mein Kampf. Obwohl beides schlecht zusammenpasst, gibt es für beides gute Gründe. Es ist wahrlich kein Vergnügen, dieses Buch zu lesen. Der unbeholfene Stil, die periodisch wiederkehrenden Hasstiraden, das geradezu expressionistische Pathos, all das macht Mein Kampf schwer lesbar. Und was die Inhalte angeht, so zeugen sie von einer derartigen Verblendung, von einer solchen Selbstgewissheit im Irrtum, dass es leicht fällt, dieses Buch zu verurteilen. Dennoch ist es hochinteressant. Hier bekommt man Hitlers Weltanschauung in toto vorgeführt und man kann sie sozusagen in ihrer Entstehung nachvollziehen. Wenn man sie dann wieder im Ganzen nimmt, zeigt sich, dass sie durchaus innere Schlüssigkeit besitzt. Dennoch ist sie natürlich reine Ideologie und das liegt vor allem an den Prämissen. Doch dazu später, jetzt zuerst einmal kurz noch zum Entstehungshintergrund des Buches. Als sich Hitler 1924 nach seinem gescheiterten Putschversuch in der komfortablen Landsberger Haft befand, sie war komfortabel insofern, als er Zugang zur Bibliothek hatte, er konnte Besuch empfangen, wie er wollte, er konnte sich Bücher von außen beschaffen lassen, alles, was seine Arbeit zugute kam. Also als er sich in dieser komfortablen Lage befand, konnte er in Ruhe daran gehen, seine Gedanken niederzuschreiben und seine mit ihnen verknüpfte Autobiografie dem Zweck des Buches gemäß darzustellen. Dieser Zweck war laut eigener Aussage, Zitat, die Ziele unserer Bewegung klarzulegen, sowie ein Bild der Entwicklung derselben zu zeichnen. Zitat Ende. Zudem wollte er seinen eigenen Werdegang schildern, sofern er für das Verständnis der Parteientwicklung notwendig war. Auch um der angeblich, Zitat, von der jüdischen Presse betriebenen Legendenbildung, Zitat Ende, entgegenzuwirken. Warum Hitler sein Buch schrieb, ist damit also deutlich. Er wollte möglicherweise auch noch einmal für sich selbst die Zielsetzungen der NSDAP klären, um diese innerlich zu einigen und nach außen vor allem gegen die konkurrierenden völkischen Gruppierungen abzugrenzen. Des Weiteren sollte der enge Zusammenhang zwischen seiner persönlichen Entwicklung und der Partei erkennbar werden, die Einheit zwischen Partei und Parteiführer. Bekanntlich besteht Mein Kampf ja aus zwei Teilen. Der erste, eben 1924 in der Festungshaft entstandene Band, enthält im Wesentlichen die Autobiografie Hitlers, die er mit Sicherheit geschönt darstellt. Man muss allerdings dazu sagen, historische Quellen aus seiner Frühzeit gibt es kaum. Die hat er gezielt vernichten lassen. Insofern wundere ich mich immer über die Historiker, die Aussagen in Meinem Kampf ganz klar als Lügen abqualifizieren, da sie ja keine Belege haben. Also ich finde das immer etwas gewagt. Aber natürlich ist darin gelogen. Also das, darüber müssen wir nicht reden. Nur was gelogen ist, ist so eindeutig nicht. Der zweite, 1925-26 verfasste Band, konzentriert sich hauptsächlich auf den Werdegang seiner Partei, der NSDAP. Auch hier wird natürlich fast nur Rühmliches berichtet. Insgesamt ergibt sich das Bild eines schicksalhaften Zusammenfalls einer besonderen historischen Lage mit einer politischen Führerpersönlichkeit, die es mithilfe der von dieser geschaffenen und geformten Partei vermögen wird, die politische Lage grundlegend zu wenden. Das Merkwürdige ist, es stimmte. Was Hitler hier zu Beginn der 20er Jahre als bloße Lokalgröße, die mit ihrem Putschversuch gescheitert war und vielfach verspottet wurde, an Größenfantasien entwickelt, hat er später tatsächlich in weiten Teilen verwirklicht oder sogar noch überboten. Insofern erschien es gar nicht so abwegig, in seinem unaufhaltsamen Aufstieg ein Werk der Vorsehung zu vermuten. Der ehemalige Männerheimbewohner wurde, so schien es, zum Führer einer Weltmacht, die den Griff auf die Weltherrschaft wagen konnte. Und alle Attentate, die auf ihn verübt wurden, und Sie wissen, es waren nicht wenige, scheiterten. Insofern bestätigten die späteren Ereignisse leider scheinbar Hitlers Einschätzung in Mein Kampf, dass der Führer des kommenden Reiches für Großes ausersehen und von daher zu vielem legitimiert war, was anderen verboten gewesen wäre. Dass dieser Führer anstelle des versprochenen großen Aufbauwerks ein desaströses Werk der Zerstörung hinterlassen würde, befand sich allerdings jenseits seines Vorstellungsvermögens. Ich komme zu meinem zweiten Kapitel, die gemeinsame Struktur ideologischen Denkens, in die ich dann Hitlers Denken einordnen will. Hitlers Weltsicht ist eine, die er im Grunde mit allen Ideologen teilt, seien sie linker, rechter oder islamistischer Couleur. Das ist meines Erachtens nicht unwichtig zu wissen, weil sich sein Denken auf diese Weise in einen größeren Zusammenhang einfügt, der sich immer wieder in anderer Gestalt konkretisieren kann, aber immer auch eine Gefährdung des Menschen darstellt. In der Sicht des Ideologen befindet sich die Welt in einem absoluten Krisenmodus. Der Niedergang hat seinen Tiefpunkt erreicht und nun muss die entscheidende Wende, die Revolution, kommen. Weil die Welt am Abgrund steht, ist man in einer Notwehrlage, die jedes Mittel rechtfertigt, um den drohenden Untergang abzuwenden. Wollen wir hoffen, dass das Klimathema nicht auch in diese Richtung abdriftet. Der Ideologe betrachtet sein Tun also als Reaktion. Er reagiert ja nur auf das Unheil, das schon vorhanden und im Begriff ist, alles zu verschlingen. Er ist der potenzielle Retter, er ist der Heilsbringer und hat insofern alles Recht der Welt, für die rettende Tat sämtliche Mittel einzusetzen, die zur Verfügung stehen. Auch solche, die unter normalen Umständen verboten wären. Das scheint die Grundlegitimation aller ideologisch geprägten Revolutionen zu sein. Und man sieht, dass hier eine Umwertung der Werte stattfindet. Was ansonsten als böse gilt, zum Beispiel Zwang, Folter, Mord, wird unter dem Vorzeichen der Sorge für das menschheitsgeschichtliche Heil zum Guten, auf jeden Fall aber zum Erlaubten, zum geradezu Gebotenen. Schließlich geht es um das Schicksal der Welt. Hier dürfen keine normalen Maßstäbe angelegt werden. Bevor ich im nächsten Kapitel darlege, wie diese Notwehrsituation für Hitler konkret aussieht, möchte ich noch auf die eben erwähnten Konkurrenzideologien eingehen, also linker und islamistischer Couleur. In der marxistischen Ideologie, gegen die Hitler ganz explizit antritt, stellt der Kapitalismus das sozusagen letzte Kapitel in der Vorgeschichte der Menschheit dar. Der Mensch ist auf dem Endpunkt seiner Erniedrigung und Entfremdung angelangt. Die kapitalistische Habgier hat unmenschliche Ausbeutungsverhältnisse geschaffen und beide, Ausbeuter und Ausgebeuteter, haben ihr eigentliches Menschsein eingebüßt. Doch die Verhältnisse haben auch die Klasse hervorgebracht, die das Ruder herumreißen wird, eben das geknechtete Proletariat. Wenn dieses an die Macht kommt, wird es natürlich unter Führung der Kommunistischen Partei, schon bei Marx so und nicht erst bei Lenin, wird es also allmählich die klassenlose Gesellschaft einrichten, in der es keine Herrschaft und keine Ausbeutung mehr gibt. Vorher aber muss per gewaltsamem Umsturz und der Diktatur des Proletariats der Weg für jene Gesellschaft bereitet werden, die keine Ungleichheit, Gewalttätigkeit und Unterdrückung mehr kennt. Bei Marx ist die durchaus blutig gedachte Enteignung der Besitzenden, wie soll man sie auch anders denken, und die anschließende Diktatur durch die bisher Unterdrückten also völlig dadurch legitimiert, dass es zuvor ja die anderen waren, die sich am Menschen versündigt hatten. Wahrhaft Schuld hat zwar niemand, denn es sind immer die Verhältnisse, die den Menschen bestimmen. Es sind auch die Verhältnisse, die den Menschen befreien werden. Die Revolution ergibt sich als geschichtliche Notwendigkeit. Doch auch wenn niemandem individuell Schuld zuzurechnen ist, müssen die früheren Nutznießer des Systems jetzt bluten. Das Recht zu töten und zu unterdrücken folgt aus der historischen Lage. Minus mal Minus gibt Plus. Die Minderheit hatte die Mehrheit geknechtet, nun ist es umgekehrt und am Ende gibt es gar keine Knechtschaft mehr und alle sind gleich. Jetzt komme ich auf die andere Variante, die islamistische. Im Islamismus, jedenfalls in der Form, die wir vom Vater des Dschihadismus von Said Qutb präsentiert bekommen, liegt der Grund für die sich krisenhaft zuspitzende Situation der Gegenwart nicht wie bei Marx in den ökonomischen Verhältnissen, sondern in den geistigen, nämlich im Abfall der Menschen vom wahren islamischen Glauben. Alles ist Jahiliya, alle befinden sich in Unwissenheit, auch die Angehörigen der Staaten, die sich islamisch nennen. Der Westen hat mit seiner Wissenschaft und Technik die ganze Welt erobert, aber er ist moralisch verkommen und zieht die Menschen in den Bann der Genusssucht und der ganz und gar irdischen Lebensgier. Die islamischen Länder wiederum haben ihren eigentlichen Auftrag vergessen und die westliche Welt folgt ohnehin den falschen, den irdischen Göttern und kolonialisiert mit ihrer Lebensart die anderen Völker. An diesem Punkt des Herabsinkens der Menschheit zu einer transzendenzvergessenen tierischen Existenz geht es um die Wiederherstellung jener religiösen Reinheit, die einst die koranische Generation prägte, also die Generation, die zur Zeit Mohammeds lebte. Das Mittel zur Wiederherstellung ist der Dschihad, der Kampf. Den Dschihad schreibt bereits der Koran vor. Und zwar ist es der große Dschihad, und das ist der Kampf gegen sich selbst, gegen die eigene Bequemlichkeit, gegen die eigene Todesangst, und den kleinen Dschihad, das ist der Kampf gegen die Ungläubigen. Dieser Kampf muss jetzt geführt werden. Die Kämpfer müssen sich flexibel den jeweiligen Umständen anpassen, Zellen bilden innerhalb der entsprechenden Gesellschaften. Und sie dürfen keine andere Familie kennen als die ihrer Kampfgenossen. Nicht? Sie werden also isoliert von allen anderen und die Kampfgenossen sind jetzt ihre Familie. Die Legitimation ihres Vorgehens liegt in der Erhabenheit ihres Zieles. Sie bringen die Menschheit zurück auf den richtigen Weg, den Heilsweg. Und eine geradezu glückliche Fügung ist es für Qutb, dass sie großen Dschihad, die Selbstüberwindung, und kleinen Dschihad, die Bekämpfung der Ungläubigen, auf einmal führen können. Indem sie ihrer eigenen Todesangst Herr werden und die Ungläubigen bekämpfen, das heißt natürlich auch töten, bewirken sie nicht nur das Heil der Menschheit, sondern auch ihr eigenes. Glückliches Zusammentreffen. Ich habe jetzt etwas weiter ausgeholt, um an Marxismus und Islamismus eine Struktur deutlich zu machen, die auch Hitlers Weltanschauung zugrunde liegt. Die Menschheit ist an einem Endpunkt angelangt. So kann und darf es nicht weitergehen. Bei Marx erfolgt die revolutionäre Wende quasi automatisch. Das Gesetz der Geschichte hat die letzte, tiefste Entzweiung der Menschen, die absolute Zuspitzung der Klassenkämpfe hervorgebracht. Und dieses Gesetz der Geschichte wird nach der revolutionären Entladung auch die neue Einheit der Menschen herbeiführen. Als Materialist kann Marx dem selbstbestimmten Handeln der Menschen keine Bedeutung zumessen. Sie sind vielmehr Agenten der Umstände. In der islamistischen Variante ist der Weg aus der Krise nicht deterministisch vorgezeichnet. Hier liegt es tatsächlich an der Entschiedenheit der Kämpfer, ob sich das Blatt zum Guten wendet. Darin ist der Islamismus Hitler deutlich näher, auch in anderen Punkten noch. Auf jeden Fall, ob im Marxismus oder Islamismus, ist es nicht weniger als die Menschheit, um deren Rettung es geht. Von daher kann es für die Schöpfer, aber auch für die vielen Vertreter dieser Ideologien gar keinen Zweifel geben, das Recht zu haben, alle denkbaren Mittel einzusetzen. Nun könnte es allerdings so aussehen, als wäre es höchst fraglich, dass man Hitler der vorgeführten Kategorie der Heilsbringer zurechnen kann. Ging es ihm in seinem Kampf nicht allein um das deutsche Volk oder bestenfalls die arische Rasse? Haben wir es hier nicht gerade mit einer partikularistischen Weltanschauung zu tun, im Gegensatz etwa zum universalistischen Marxismus? Und besteht nicht einer der Aspekte des Bösen, das sich mit Hitler verbindet, in der Ungleichbehandlung der Menschen, in der Abwertung der anderen Rassen gegenüber der auserwählten Rasse der Arier? Diese Sicht hat zunächst einiges für sich, greift letztlich aber doch zu kurz. Das möchte ich nun näher erklären, indem ich Hitlers Weltanschauung grob skizziere, als Extrakt eben aus Mein Kampf, und damit bin ich bei meinem dritten Punkt. Inwiefern sieht sich Hitler in einer geschichtlichen Lage, die als extreme Krisensituation zu deuten ist? Der Verfall, von dem Hitler sich herausgefordert fühlt, besteht nicht primär in ökonomischer Ausbeutung, wie bei Marx, oder moralischer Verkommenheit, wie bei Kutt, obwohl beides auch bei Hitler eine Rolle spielt. Sie besteht vor allem in kultureller Dekadenz. Die Völker, hier hat Hitler vor allem das Vielvölkerreich Österreich-Ungarn vor Augen, die Völker kämpfen um ihre Selbstbehauptung, doch dem kulturell höchststehenden Volk, dem der Deutschen, mangelt es an Selbstbehauptungswillen. Innerlich ist dieses Volk zerfressen von der sozialen Frage, das heißt von der sozialen Not der Besitzlosen, um die die Besitzenden sich nicht kümmern. Äußerlich bedrängt ist es vom slawischen Nationalismus, von der, wie Hitler glaubt, nachgiebigen Haltung des Kaisers den anderen, den nicht-deutschen Nationen gegenüber und von einer Presse, die statt deutschen Nationalismus den Internationalismus predigt. In Hitlers Wahrnehmung hat sich alles gegen die Deutschen verschworen und diese selbst sind sozial gespalten und in nationaler Hinsicht nicht verteidigungsbereit. Das ist deshalb von größter Bedeutung, weil den Deutschen eine weltgeschichtliche Mission zukommt. Auf die komme ich später. Ich gehe jetzt erst nochmal in der Lageanalyse weiter. Woher kommt nun diese fehlende Bereitschaft der Deutschen, sich für das eigene einsetzen zu wollen? Wieso ist bei den Deutschen der natürlichste Trieb, der zur Selbsterhaltung, derart gestört? Alle anderen Nationen sind selbstverständlich Chauvinisten, Nationalisten, nur die Deutschen nicht. Wie kommt das? Es gibt, so Hitler, eine politische Kraft, die die Klassen gegeneinander aufhetzt und die Orientierung der Menschen an der Nation aufheben will. Der Marxismus, beziehungsweise im Fall Österreich-Ungarns, die marxistisch orientierte Sozialdemokratie. Sie zerstört die nationale Einheit von innen durch Hervorhebung der Klassengegensätze und von außen, indem sie an die Stelle der Nation den internationalen Sozialismus oder Kommunismus setzen will. Der Marxismus ist der entschiedenste Gegner des Nationalismus und nicht zuletzt deshalb wird er auch für Hitler zum politischen Feind Nummer eins. Nun ist Hitler in seiner Ursachensuche, wie er glaubt, einen Schritt weitergekommen. Die verzweifelte Lage hat einen Urheber, den Marxismus. Doch wer steht wieder hinter dieser politischen Bewegung? Wer ideologisch denkt, hat den Drang, alle Phänomene auf eine einzige Ursache zurückzuführen. Sie kennen das aus den Verschwörungstheorien. Es muss immer so einen Quellpunkt geben. Und bei Hitler muss die Ursache die Gestalt eines konkreten Täters annehmen. Diesen gefunden zu haben, schildert Hitler wie ein Erweckungserlebnis. Zitat: Indem ich den Juden als Führer der Sozialdemokratie erkannte, begann es mir wie Schuppen von den Augen zu fallen. Zitat Ende. Der Marxismus ist also der politische Arm des Judentums, mittels dessen es seine ganz eigenen Pläne verfolgt. Überall nimmt Hitler nun Juden wahr, die nicht nur in der Sozialdemokratie oder im russischen Bolschewismus, sondern auch in allen gesellschaftlich entscheidenden Positionen die Weichen stellen. Man muss dazu sagen, in den Bereichen, die Hitler im Auge hat, gab es eine relative überproportionale Vertretung von Juden, also in der Kulturpresse, auch im russischen Bolschewismus. Aber das hat natürlich ganz andere Gründe als die Hitler mutmaßt und gibt auch keinerlei Anlass, darin eine Verschwörung zu sehen. Aber wie gesagt, der ideologische Blick bringt halt Phänomene, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören, zusammen. Der Glaube an die jüdische Weltverschwörung, schon immer von Antisemiten beschworen, bestimmt Hitlers Wahrnehmung im Folgenden. Und so ist es kein Wunder, dass er seinen Glauben fortwährend bestätigt sieht. Um nun verstehen zu können, was Hitlers Judenhass begründete, das ist ja wirklich die entscheidende Frage, ja, was begründet diesen eliminatorischen Hass? Um das verstehen zu können, ist es erstens erforderlich, sich anzusehen, welche Eigenschaften er den Juden zuschreibt, im Rückgriff auf jahrhundertelang bestehende Vorurteile. Zweitens aber muss man sich, glaube ich, klar machen, dass mit dem Judentum eine historische Gesamtentwicklung gemeint ist. Im Judentum verdichten sich sozusagen jene Züge der Moderne, welche Gegenstand der zu Hitlers Zeiten grassierenden Kulturkritik waren. Die zunehmende Demokratisierung, Egalisierung und Globalisierung. Der Hass richtet sich also auf eine Entwicklung, zielt aber stellvertretend auf ein dafür verantwortlich gemachtes Volk. Welche Eigenschaften werden den Juden nun zugeschrieben? Hitler stellt beim Judentum einen ihn beängstigenden inneren Zusammenhalt fest, der in großem Kontrast zu der inneren Spaltung steht, den er bei den Deutschen konstatiert hat. Inmitten eines in sich gespaltenen Volkes lebt also ein anderes, das ganz in sich geeint ist und finstere Absichten hegt. So kommt Hitler zu seiner ersten entscheidenden Einschätzung. Die Juden sind gar keine Religionsgemeinschaft. Als solche geben sie sich nur aus. Sie sind tatsächlich eine völkische Gemeinschaft. Denn ihre Religion kennt keine wahre Transzendenz. Sie ist ganz auf irdischen Besitz und irdische Selbstbehauptung ausgerichtet. Damit unterstellt er, dass die Juden den Schutz, den religiöse Gemeinschaften genießen, dazu benutzen, unerkannt ihre völkischen Ziele zu verfolgen. dass sie damit den anderen Völkern, innerhalb derer sie leben, Schaden zufügen, ergibt sich aus ihren weiteren Wesenseigenschaften. Weil sie zu egoistisch und zu materialistisch sind, um einen eigenen Staat zu begründen, das war natürlich vor der Gründung Israels, ein Staat errichtet und bewahrt man nämlich nur durch Arbeit und Kampf, schleichen sich die Juden in andere Völker ein und leben dort parasitär. Das heißt, sie leben von dem, was die anderen geschaffen haben. Sie selbst sind unschöpferisch und deshalb ergreifen sie Berufe, die von dem zehren, was andere geschaffen haben. Sie sind Händler, Bankiers, Zeitungsverleger und so weiter. Weil sie unschöpferisch sind, können sie auch keine Kultur begründen. Stattdessen zerstören sie die Kultur der anderen, indem sie sie von innen heraus zersetzen. Ihr Materialismus zerstört die Orientierung an Idealen, an höheren Werten. Ihre Triebhaftigkeit verdirbt die Sitten, die Moral. Ihre Geldgier lässt ein geistiges Klima entstehen, in dem nur noch der irdische Genuss zählt und Heldentum und Opferbereitschaft keinen Raum mehr haben. Kurzum, sie ziehen alles Große in den Schmutz, appellieren an die niedersten Instinkte des Menschen und machen sie damit kampf- und wehrlos. Denn, so Hitlers Überzeugung, hinter all dem steht eine Strategie. Und wenn man Mein Kampf liest, sieht man, dass sich das Wort planmäßig, planvoll und so weiter häuft an bestimmten Stellen. Also er ist dem Plan, dem großen Plan jetzt auf der Spur. Ihr Programm ist seit jeher, seit den Ursprüngen dieses Volkes vor mehr als 2000 Jahren, die Welteroberung. Daher infiltrieren die Juden systematisch ihre Gastvölker, passen sich äußerlich an, beispielsweise durch Übernahme der jeweiligen Landessprache, und verfolgen doch über die Grenzen der Nationen hinweg ihr gemeinsames Ziel, sich die Welt untertan zu machen. Dieses jüdische Programm nachzuweisen, versucht Hitler dann mittels eines Gangs durch die Geschichte, in dem die tatsächlichen Verhältnisse auf den Kopf gestellt werden. Wann immer es Ausschreitungen bzw. Pogrome gegen Juden gegeben hat, ist es nur die Gegenwehr gegen ihre, Zitat, blutsaugerische Tyrannei. Zitat Ende. Dass die Juden sich oft auf den Handel, speziell den Geldhandel, verlegten, ist nicht der Tatsache zuzurechnen, dass sie in derartige Berufe gedrängt wurden, sondern dass sie materialistisch sind und so weiter. So werden sie von Opfern zu Tätern. Die Quintessenz von Hitlers verzerrter Darstellung der Geschichte ist, die Juden haben es immer verstanden, die Völker, die sie ausgesaugt haben, zugleich in ihre Abhängigkeit zu bringen. Dazu wandten sie sich der jeweils gesellschaftlich bestimmenden Kraft zu und erwarben deren Gunst. Also, das ist zur Zeit der Fürstenherrschaft so, dass sie die Fürsten als deren Geldgeber in finanzielle Abhängigkeit brachten und sich auf diese Weise Privilegien erkauften. Als dann das Bürgertum zur entscheidenden Macht wurde, umgarnten sie es mit liberalen Ideen, die auch oft diese transnationale Tendenz haben, und im Erfolg der von ihnen beherrschten kapitalistischen Wirtschaft, die alle nationalen Schranken eingerissen hatte. Das ist ja auch das, was Marx und Engels im Kommunistischen Manifest loben, also dass der Kapitalismus jene Globalisierung vorangetrieben hat, die dann den Weg ebnet für den Sozialismus. Und als das Industrieproletariat sich als gesellschaftliche Kraft formierte, schwangen sie sich via Marxismus zu dessen Führer auf, im Kampf gegen jene Verelendung, die sie als Kapitalisten selbst herbeigeführt hatten. Also man sieht, die Juden haben alles bestimmt, die ganze Geschichte. Mit dem jüdisch dominierten Bolschewismus, also der Herrschaft der Kommunisten in Russland, droht nun auch die Weltrevolution, denn die russische Revolution soll nur der Vorbote sein für die Ausbreitung des Kommunismus über die ganze Welt. Durch den Kommunismus wollen die Juden also ihr altes Projekt der Weltherrschaft in die Tat umsetzen. Deshalb glaubt Hitler, sich in einer weltgeschichtlich entscheidenden Phase zu befinden. Der Endkampf zwischen Gut und Böse, zwischen Ariern und Juden ist in greifbare Nähe gerückt. Nun kommt alles darauf an, die Gegenmacht zu konstituieren. Und als diese begreift Hitler den Nationalsozialismus. Um erfolgreich zu sein im Kampf, bedarf es aber zuallererst einer geistigen Revolution. Nur einer, Zitat, dem Marxismus entgegengesetzten neuen Weltanschauung von stürmischem Eroberungswillen, Zitat Ende, kann es gelingen, die Menschen für den Endkampf zu mobilisieren. Aus diesem Grund ist Hitler die weltanschauliche Fundierung seiner nationalsozialistischen Bewegung so wichtig. Ja, und was ist nun der Kern dieser hitlerschen Weltanschauung? Meines Erachtens ist der Kern die Kampfesideologie. Da haben wir auch wieder eine Anknüpfung an Zeit. Gut. Die in den Augen Hitlers durch Demokratie, Sozialismus und Kapitalismus verursachte Verflachung des Lebens hat für ihn vor allem eine desaströse Folge. Sie macht den Menschen kampfesunfähig und willig, denn er will sein im Grunde sinnentleertes Leben möglichst lange genießen. Damit versündigt sich der Mensch aber gegen die Natur. Diese gebietet den Kampf. In der Natur, wir hörten es vorhin, vollzieht sich ein permanentes Ringen der Kräfte. Und da der Mensch Teil der Natur ist, darf er sich diesem allgemeinen Geschehen, diesem Gesetz sozusagen, nicht ungestraft entziehen. Der Kampf bewirkt nämlich das für das Leben Entscheidende. Selbsterhaltung und Fortschritt. Diese beiden Dinge. Wieso? Zum Ersten, durch den Kampf sondert sich das Stärkere vom Schwächeren. Es ergibt sich eine Über- und Unterordnung. Das Starke herrscht, das Schwache wird beherrscht. Dadurch haben wir Ordnung und Hierarchie. Ordnung und Hierarchie sind aber die einzige Garantie für das Überleben eines Systems, weil ein strukturloses, chaotisches Ganzes dem Untergang geweiht ist. Mag der Kampf auch zum Tod des Individuums führen, so sichert er doch das Überleben der Gattung. Außerdem zwingt der Kampf dazu, sich anzustrengen, über sich hinauszuwachsen. Somit, das ist der zweite Faktor, bewirkt er eine Steigerung aller, die am Kampf teilnehmen. Und auch die natürliche Auslese, die durch den Kampf erfolgt, indem er die Schwächeren untergehen lässt, hat eine Niveauanhebung bzw. ein Fortschreiten des Ganzen zur Folge. In den Augen Hitlers ist der Kampf also das Prinzip des Lebens schlechthin. Der kriegerische Kampf, der Kampf gegen widrige Lebensumstände, der Kampf gegen die eigenen Schwächen. All das sind Erscheinungsweisen des von der Natur gewollten Kampfes. Wer ihn aufgibt, führt alles dem Niedergang und schließlich dem Untergang entgegen. Zitat: Im ewigen Kampfe ist die Menschheit groß geworden. Im ewigen Frieden geht sie zugrunde. Zitat Ende. Wenn der Kampf das Prinzip des Lebens ist, dann muss seinerseits alles bekämpft werden, was den Kampf für immer beenden will. Und genau in dieser Rolle sieht Hitler das Judentum. Das ist wohl der tiefste Grund seines Hasses und Ursache seines Bestrebens, das Judentum in Gänze auszulöschen. Alle Weltanschauungen, bei denen Hitler jüdischen Ursprung wittert, Liberalismus, Kosmopolitismus, Pazifismus, vor allem aber Marxismus, alle diese Weltanschauungen wollen auf die eine oder andere Weise den Kampf abschaffen. Durch Verlagerung des Kampfes auf die wirtschaftliche Konkurrenz, durch internationale Verständigung, durch kommunistische Gleichheit. Diese Ideologien sind in Hitlers Augen das Kampfmittel der Schwachen, die im offenen Kampf nicht bestehen könnten. Stattdessen verteufeln sie den Kampf als böse und demoralisieren damit die Starken, um auf diese Weise kampflos den Sieg davonzutragen. Das ist also der Trick bei der Sache. Der Kommunismus stellt hier die größte Gefahr dar. Ist die Menschheit durch ihn erst einmal zur Schafherde degradiert, in der alle gleich sind, in der es keine herausragenden Persönlichkeiten mehr gibt, wird sie nichts Großes mehr hervorbringen. Sie wird als Sklave unter jüdischer Herrschaft vegetieren, bis schließlich alles zugrunde geht. Hitler ist überzeugt, Deutschland ist als der entscheidende Kampfplatz für die Verbreitung des Bolschewismus über Europa und dann über die Welt vorgesehen. Daraus ergibt sich die deutsche Mission, von der ich vorhin sprach, nämlich den Bolschewismus aufzuhalten. Und welche Bedeutung hat in diesem Kontext die Rassenfrage? Auch das ist ja eine Frage, die sich stellt. Was soll in diesem Konzept dann die Rasse eigentlich für eine Funktion haben? Nun, die Funktion ist nur zum Teil biologistisch. Das ist vielleicht auch etwas, was nicht hinreichend beachtet wird. Denn die Reinheit der Rasse ist, so Hitler, die Grundlage für die seelische Einheit eines Volkes. Es geht also um die seelische Einheit qua Rasse. Die seelische Einheit einer Gemeinschaft ist aber die Grundvoraussetzung dafür, sein Leben für sie einzusetzen. Zum Kampf für andere ist man nämlich nur bereit, wenn, Zitat, ein Zusammengehörigkeitsgefühl aufgrund gleichen Wesens und gleicher Art besteht, Zitat Ende. Man stirbt nicht für das Fremde, sondern nur für das eigene. So kommt in den Augen Hitlers alles darauf an, den Weg zu dieser seelischen Einheit zu bahnen. Das deutsche Volk muss rassisch rein sein, es muss rassisch homogen sein, um den Endkampf gegen den, Zitat, Verderber der Menschheit anzutreten. Denn dieser hat bereits für seine innere Homogenität gesorgt. Das Judentum ist rassisch definiert, nämlich durch Vererbung und damit rassisch rein. Auf diesen Stand muss sich das deutsche Volk auch bringen, um für den Endkampf gewappnet zu sein. So, sehen wir uns das Gesamtszenario noch einmal an. Hitlers Leiden an der Moderne, seine Wahrnehmung kultureller Dekadenz in der nivellierten Massengesellschaft bringt ihn in Frontstellung gegen den Marxismus, der die Egalisierung noch weiter vorantreiben will. In Gestalt des russischen Bolschewismus verfolgt der Marxismus-Leninismus als Ziel die Weltrevolution. Letzteres war nun durchaus keine Fehlwahrnehmung. Hitler verknüpft das aber, nicht, also Lenin hatte ganz klar die Vision, dass die russische Revolution auf ein möglichst industriell fortgeschrittenes Land in Europa überspringen müsse, wozu sich Deutschland anbot, um von da aus eben immer weitere Kreise zu ziehen. Also diese Diagnose ist nicht ganz falsch. Was natürlich das Problem ist, dass Hitler das mit der alten Verschwörungstheorie verknüpft, die Juden hätten es auf die Weltherrschaft abgesehen und deshalb im Bolschewismus eine jüdische Bewegung sieht. Darin findet er wiederum die Legitimation für das Äußerste. Nicht nur den Kampf gegen das Judentum, sondern dessen restlose Auslöschung. Auch hier muss man wieder innehalten und sich fragen, warum? Warum glaubte er, die Juden nicht auf die Weise anderer Völker bekämpfen zu können, sondern sie vollständig vernichten zu müssen? Wenn man in Hitlers Logik weiterdenkt, wäre die Antwort wohl: Erstens sind die Juden als Volk nicht greifbar, weil sie sich in den anderen Völkern verbergen. Zweitens aber besteht ihr Weg zur Erringung der Macht eben gerade nicht im Kampf, sondern in der Demoralisierung derer, die kämpfen wollen. Ihre Werkzeuge oder ihre Waffen sind Geld und Geist. Mit ihrer Geldmacht verführen sie die anderen zum Hedonismus und machen sie so kampfunwillig. Mit ihrem Intellekt ersinnen sie immer wieder neue Theorien, wieso der Kampf etwas Unmoralisches, Böses ist. Indem sie die anderen schwächen, gewinnen sie selbst an Stärke und das ohne gekämpft zu haben. Mir scheint, es ist dieser Zusammenhang, aus dem Hitler für sich das Recht ableitete, das Unvorstellbare zu tun und ein ganzes Volk für die Vernichtung vorzusehen. Wenn das Prinzip des Lebens der Kampf ist, wird der zum Todfeind des Lebens, der den Kampf abschaffen will. Hitler wollte eine bestimmte Art zu denken ausrotten. Und das glaubte er offenbar nur zu schaffen, indem er noch den letzten Träger dieses Denkens ausrottet. Wobei er natürlich glaubte, dass ein bestimmtes Denken mit einer bestimmten Rasse verbunden ist. Nicht? Durch die Rasse hat man einen Zugriff auf das Denken. Insofern meinte er wohl tatsächlich, der Menschheit einen Dienst zu erweisen mit seinem Tun. Um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, ob man die Weltanschauung Hitlers denn tatsächlich mit den anderen universalistisch ausgelegten Ideologien vergleichen könne. Hitler betont zweifellos die Ungleichheit zwischen den Menschen, zwischen den Völkern. Diese ist es auch, die die gewünschte Kampfdynamik hervorbringt. Nicht nur solange Ungleichheit besteht, wird gekämpft. Und er beansprucht das Vorrecht eines Volkes oder einer Rasse, das aber immer wieder neu erkämpft werden muss. Und auch diese Vorzeigerasse kann versagen. Wie Sie ja wahrscheinlich wissen, gab Hitler zu Kriegsende den Nero-Befehl. Die Deutschen haben versagt, sie haben ihrer Mission nicht entsprochen, also sind ihre Lebensgrundlagen zu vernichten. Also da war er konsequent. Also einerseits kämpft er für das Vorrecht eines Volkes, einer Rasse, dennoch sieht er sich in menschheitlicher Mission. Dadurch, dass der Kampf zwischen den Völkern immer wieder aufs Neue geführt wird, verbleibt die Menschheit innerhalb der natürlichen Ordnung, die genau das vorsieht. Das partikulare Vorrecht weniger dient also einem universellen Ziel und damit letztlich allen. Welches Rechtsverständnis dahinter steht, das ist ja nun eigentlich der Generalnenner dieser Tagung, welches Rechtsverständnis dahinter steht, welch tieferer Zusammenhang damit angesprochen ist, möchte ich nun noch einmal an einer antiken Diskussion verdeutlichen, die uns in mehreren Texten, am prägnantesten aber durch Platon und Thukydides überliefert ist. Damit komme ich zu meinem vorletzten Kapitel, das Ende naht. Das lautet die Nomos-Physis-Debatte. Der Begriff Nomos ist ja schon mehrfach gefallen heute. Zur Zeit der Sophisten und wesentlich von diesen getragen, gab es in Griechenland ab dem 5. vorchristlichen Jahrhundert eine Debatte über den Ursprung des Rechts. Sophisten wie Protagoras vertraten den Standpunkt, das Recht beruhe auf reiner Konvention. Die Menschen tun sich in Staaten zusammen, weil sie alleine nicht überleben können, und regeln ihr Zusammenleben dann mittels eines Rechtssystems, auf das sie sich einigen. Auf jeden Fall gibt es keine höhere Gerechtigkeit oder etwas Ähnliches, an dem sich das Recht orientieren würde. Vielmehr sind die Regeln, die die Gemeinschaft sich gibt, pragmatisch daran ausgerichtet, das Überleben dieser Gemeinschaft zu sichern. Das ist der Nomos-Standpunkt, also Nomos, das Recht. Und wenn man ihn mit einer modernen Position parallelisieren wollte, so könnte man sagen, es ist die Position des Rechtspositivismus. Recht ist nichts weiter als eine menschliche Setzung, und jeder Staat gibt sich eben das Recht, das für ihn nützlich ist. Die Gegenposition macht nun ein Recht geltend, das schon vor dem Menschen besteht, nämlich von Natur aus. Das ist der Physis Standpunkt Physis, die Natur. Hier treten also menschengemachtes Recht und Naturrecht gegeneinander an. Nun darf man mit diesem Naturrecht, von dem die Sophisten reden, nicht die christliche Ausfüllung des Begriffes assoziieren. Sophisten wie Thrasymachos und Kallikles, die das Rechte von Natur propagierten, hatten keineswegs eine göttliche bzw. sittliche Ordnung im Sinn, die dem Menschen vorgegeben ist und an die er mit seiner Gesetzgebung Maß nehmen soll. Was Sie darunter verstanden, werde ich gleich erläutern. Zunächst möchte ich den Gegensatz der beiden Rechtsverständnisse noch etwas schärfen. Wenn es kein Naturrecht gibt, nichts von Natur aus Richtiges, dann kann der Mensch beliebig als Recht festsetzen, was er als solches deklarieren möchte. Gibt es aber ein Naturrecht, kann das vom Menschen gesetzte Recht demgegenüber nichtig werden, sofern es dem Naturrecht widerspricht. Es kann dann keine Geltung beanspruchen, auch wenn die Menschen sich darauf geeinigt haben, ihm Geltung zuzuerkennen. Das Naturrecht hebt das gesatzte Recht auf. Hier haben wir bereits einen Hinweis darauf, wie die antike Diskussion mit Hitler zusammenhängt. Die Berufung auf ein natürliches Gesetz kann dazu dienen, das gesamte herkömmliche Recht und auch die mit ihm verbundenen Moralvorstellungen grundlegend in Frage zu stellen. Was ist nun der Inhalt des sophistischen Naturrechts? Der Inhalt ist schlicht: Die Natur gebietet das Recht des Stärkeren. Gerechtigkeit ist das dem Stärkeren Zuträgliche, behauptet Thrasymachos in Platons Politeia und beansprucht damit, dass der Stärkere von allem mehr haben solle, weil er der Bessere ist. Sonst wäre er ja nicht stärker. Bei dem Historiker Thukydides sind es in seinem Werk Der Peloponnesische Krieg die Athener, die gegenüber den unterlegenen, im Kampf unterlegenen Meliern, also den Bürgern von Melos, das natürliche Recht des Stärkeren geltend machen. Als die Melier sich beklagen, sie hätten den Athenern noch nichts getan, was die drohende Unterjochung rechtfertigen würde, weisen diese die Klage ab und erklären zugleich, wie sich Menschenrecht und Naturrecht zueinander verhalten. Zitat: Da ihr doch so gut wisst wie wir, dass im menschlichen Verhältnis Recht gilt bei Gleichheit der Kräfte, doch das Mögliche der Überlegene durchsetzt, der Schwache hinnimmt. Und weiter: Wir glauben nämlich vermutungsweise, dass das Göttliche ganz gewiss aber, dass alles Menschenwesen alle Zeit nach dem Zwang seiner Natur, soweit es Macht hat, herrscht. Wir haben dieses Gesetz weder gegeben, noch ein vorgegebenes zuerst befolgt. Als gültig überkamen wir es und zu ewiger Geltung werden wir es hinterlassen. Und wenn wir uns daran halten, so wissen wir, dass auch ihr und jeder, der zur selben Macht wie wir gelangt, ebenso handeln würde. Zitat Ende. Das sind erhellende Textstellen. Denn hier wird der Nomos, also das menschengemachte Recht, dadurch erklärt, dass die Menschen sich auf Regeln einigen, solange unter ihnen Gleichheit besteht. Ist das aber nicht der Fall, gilt die Physis, das Naturrecht, nämlich das Recht des Stärkeren. Das ist ein ewiges Gesetz, eben das Recht der Natur. Und jeder wird es anwenden, sobald er sich in der überlegenen Position befindet. Auch die Melier, die sich jetzt so beklagen, eben weil sie die Schwächeren sind. Noch deutlicher wird in Platons Dialog Gorgias der Sophist Kallikles. Der sagt Folgendes: Die Gesetze geben, also Nomos, das sind die Schwachen und der große Haufe. In Beziehung auf sich selbst also und das, was ihnen nützt, bestimmen sie die Gesetze und das Löbliche, was gelobt, das Tadelhafte, was getadelt werden soll. und um kräftigere Menschen, welche mehr haben könnten, in Furcht zu halten, damit diese nicht mehr haben mögen als sie selbst. Sagen sie, es sei hässlich und ungerecht, für sich immer auf mehr auszugehen. Und das ist nun das Unrecht tun, wenn man sucht, mehr zu haben als die anderen. Denn sie selbst, meine ich, sind ganz zufrieden, wenn sie nur Gleiches erhalten, da sie die Schlechteren sind. Zitat Ende. Hier wird also nochmal ganz deutlich gesagt, dass der Nomos die Methode der Schwachen ist, sich ihrerseits durchzusetzen, indem sie Regeln erlassen, die für alle gelten, auch für die Starken. Das aber ist, so Kallikles, naturwidrig, denn die Starken unterjochen die Schwachen, Zitat, der Natur gemäß und beim Zeus auch dem Gesetz gemäß, nämlich dem der Natur. Aber freilich nicht nach dem Gesetz, Nomos, welches wir selbst willkürlich machen, die wir die Besten und Kräftigsten unter uns gleich von Jugend an, wie man es mit dem Löwen macht, durch Besprechung gleichsam und Bezauberung knechtisch einzwängen, indem wir ihnen immer einreden, alle müssen das Gleiche haben. Und dies sei eben das Schöne und Gerechte. Wenn aber, denke ich, einer mit einer recht tüchtigen Natur zum Manne wird, so schüttelt er das alles ab, reißt sich los, durchbricht und zertritt all unsere Schriften und Gaukeleien und Besprechungen und widernatürlichen Gesetze und steht auf, offenbar als unser Herr, er der Knecht. Und eben darin leuchtet recht deutlich hervor das Recht der Natur. Zitat Ende. Ich muss zugeben, wenn ich dieses Zitat lese, dann lässt es mich immer schaudern, denn es ist wie eine Prophezeiung. Haben wir mit dem Mann, der alle Schriften und widernatürlichen Gesetze zertritt, der sich als vormaliger Knecht zum Herrn aufschwingt und so dem Recht der Natur zur Geltung verhilft, nicht sofort Hitler vor Augen? Mir scheint die Assoziation sehr naheliegend und es zeugt wieder einmal von dem fundamentalen Denken der Antike, Grundpositionen so klar herauszumeißeln, dass man ihre Wiederkehr in anderem Gewand sofort identifizieren kann. Welche Konsequenzen aus diesem kurzen Blick in die antike Nomos-Physis-Debatte für unser Thema zu ziehen sind, möchte ich in meinem Schlusskapitel deutlich machen. Die antiken Vertreter des Rechts des Stärkeren hatten ihre Meinung, es handele sich dabei um das Naturgesetz, damit begründet, dass jeder sich nach ihm richtet, sobald er stärker ist als die anderen. Es liegt sozusagen in der Natur des Menschen, also es ist nicht nur die äußere Natur, es ist auch die innere Natur, es liegt in der Natur des Menschen, sich dann, wenn er stärker ist, mehr zuzubilligen als den anderen und sich sozusagen über das Gesetz zu stellen, das alle bindet. Das wird nun von denen, die daraus den Nachteil haben, als unmoralisch betrachtet und beurteilt. Doch hier wird das Gegenargument, es sind eben die Schwachen, die das menschengemachte Gesetz und die entsprechende Moral hochhalten, weil es für sie das einzige Mittel ist, sich gegen die Starken zu wehren. Nur wenn sie die Starken durch das Gesetz knechten, werden sie nicht deren Opfer. Der Nomos ist also keineswegs Ausdruck einer überlegenen Moral, sondern er ist schlicht das Machtmittel der Schwachen. Insofern ist es pure Heuchelei, den Starken zu verdammen und sich selbst moralisch überlegen zu fühlen, wenn man sich an das Gesetz hält. Tatsächlich wünschte man sich insgeheim an die Stelle des Starken, der das wagt, was man sich selbst nicht traut. Gelingt es aber, mittels des Nomos den Starken zu bändigen, hat man sich an der Natur versündigt, weil in dieser die Herrschaft der Schwachen durch das bloß erdrückende Gewicht ihrer Mehrheit nicht vorgesehen ist. Es ist genau diese Sicht, der Hitler, wohl vermittelt über Nietzsche, bei dem wir dieselben Gedankengänge finden, folgt. Er deutet die ganze Geschichte als Verfallsgeschichte in diesem Sinn. Immer mehr haben sich die Schwachen durchgesetzt, haben das Mittelmaß als das für alle verbindliche Maß etabliert. Sie haben alles auf ihr Niveau herunternivelliert und die Menschheit damit in die kulturelle Dekadenz geführt. Das Judentum ist hier der entscheidende Motor. Und als es das Christentum erfand, hat es eine Bewegung hervorgebracht, die ihm in die Hände arbeitet. Denn das Christentum feiert die Mühseligen und Beladenen, es macht die Schwäche geradezu zu seinem Leitbild und trägt damit dazu bei, den Starken ein schlechtes Gewissen zu machen und ihnen durch Moralisieren die Stärke zu nehmen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, woraus Hitler seine Legitimation zieht. Er will reetablieren, was in seinen Augen von der Natur vorgesehen ist und wogegen die Menschen massiv verstoßen haben, zu ihrem eigenen Schaden. Denn durch die zunehmende Gleichheit wird das Prinzip des Kampfes obsolet. An seine Stelle tritt der Kompromiss, der Vertrag, das Recht. Ohne Kampf jedoch gibt es keinen Fortschritt und keine Ordnung, beides Grundvoraussetzungen des Überlebens. Die unterschiedslose Gleichheit, die Negation des Persönlichkeitsprinzips und damit des großen Einzelnen, der die Menschheit voranbringt, gefährdet also ihr Überleben. In dieser absoluten Notlage, sowohl Hitlers Einschätzung, ist auch das Äußerste gerechtfertigt, die völlige Auslöschung des Volkes, das vermeintlich die Triebkraft der gesamten Entwicklung darstellt. Der Verstoß gegen alles, was bisher als Recht galt, der Verstoß auch gegen die grundlegenden Prinzipien der Moral, konnten für ihn kein Gegenargument sein. Denn wenn alles Vorherige, das Recht, die Moral, bereits Ausdruck des Falschen war, kann es nicht der Maßstab für das Richtige sein. Kehren wir ganz zum Schluss noch einmal zur Frage des Bösen zurück. Subjektiv hat Hitler offenbar geglaubt, im Dienst der Menschheit zu handeln. Objektiv hatte damit unendliches Leid verursacht. Wie ist angesichts dieses Auseinanderfalls von Selbstverständnis und Faktizität nun das Böse zu fassen? Wo ist es verortet? Worin besteht es? Josef Ratzinger, damals noch Präfekt der Kongregation der Glaubenslehre, berichtete einmal in einem Vortrag von einer Diskussion unter Theologen über das Gewissen. Dort wurde unter anderem der folgende Standpunkt vertreten. Da Hitler felsenfest von der Richtigkeit seines Tuns überzeugt war, also mit gutem Gewissen handelte, müsse man diese Orientierung am eigenen Gewissen achten und Gott werde Hitlers gewissensgemäßes Handeln auch entsprechend honorieren. Diese Haltung empörte Ratzinger, wie ich finde, zu Recht. Und er machte dagegen geltend, dass man nicht einfach nur seinem Gewissen folgen dürfe, sondern dass man auch für das verantwortlich ist, was einem das Gewissen sagt. Hier gebe es eben einen objektiven Maßstab, das Gute, Gott, und eine rein subjektive Ausfüllung dessen, was man für richtig und falsch hält, genüge keineswegs. Mir scheint, das ist der entscheidende Hinweis. Worin soll das Böse eigentlich bestehen, wenn nicht in der Bemessung der Welt nach eigenem Maß? Sich selbst zum Maß aller Dinge zu erheben, die eigene Weltsicht ungeprüft und unbeirrt für die einzig Richtige zu halten, ist nichts weiter als Egoismus. Das eigene Interesse, worin immer dies bestehen mag, diktiert, wie man denkt, wie man lebt. Bei dem Gegensatz zwischen Nomos und Physis war vorausgesetzt worden, dass beide Seiten, die Schwachen wie die Starken, nur ihrem Eigeninteresse folgen. So, als gäbe es nichts anderes. Die Religion und vor allem die christliche Religion erinnert aber daran, dass es durchaus etwas anderes gibt. Weil das so ist, weil der Mensch die Möglichkeit hat, über die Selbstsucht hinaus zu gelangen, gibt es auch Schuld. Ein Recht, in gutem Glauben das Böse zu tun, gibt es dagegen nicht. Insofern ist, wie mir scheint, Hitler nicht zu entlasten, so wie wir alle es nicht sind, wenn wir die Schlechtigkeit der Welt diagnostizieren und unseren eigenen Anteil daran ausblenden. Danke für Ihre Geduld. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.